Es war ein Heimspiel in der Ferne. Auch in Sachen Fanzuspruch ist kein Team besser in dieser Liga. Der Geister-Ticketverkauf bei Dynamo bricht alle Rekorde. Am Dynamo-Fanshop haben sich meterlange Schlangen gebildet. Der Zuspruch ist weit oben. Das sind auch Dynamo-Fans. Da gibt es dazu eigentlich nichts. Wir haben hier eine Menge schon erlebt in der Fußballleben, aber das ist, glaube ich, einzigartig, oder? Habt ihr das gerade gesehen? Also wer mir sagt, dass er das schon mal erlebt hat, der muss lügen, weil das ist einzigartig, das ist unglaublich.